Oganamo Boone lovers, lovers Teguadele Emambe ayu Olando Kase Ese imoko Kwata Bagato Mbozi ya Mali Mwazi ya Ndere Wazwela Mbona Mwanza Ndere wa Boda Boda Oni nakazo mazi ya Mino Shauri Obama Nachmittag übersiedle ich zur Luft. Wolfgang Storch fliegt zu einer Lehrerkonferenz nach Addis und Britta fährt zu ihrem Solarkocherprojekt in der Turkana. Also muss ich wohl die Einladung der Luft annehmen, wenn ich nicht im christlichen Hospiz logieren will. David kommt nicht mit dem Isuzu abholen. Andrea begrüßt mich mit Küsschen auf die Wange. Ein Glas Sekt zum Einstand? Ich möchte lieber Rotwein. Also schenkt sie mir Rotwein ein und wir stoßen an. Ab jetzt müssen wir uns du sagen, sagt sie. Dann küssen wir uns ziemlich lange. Der erste, der mich mit dem Bruderschaftstrinken drangekriegt hat, war ein Schwuler. Ein amerikanischer Tourist, der mich einmal beim Spazierengehen angequatscht und in einen Biergarten eingeladen hat. Damals war ich 16. Andrea führt mir die 12 Varianten des Zungenküssens vor, die sie beherrscht. Wie damals mit 15, denke ich. Dann stößt sie mich sanft widerstrebend von sich. Ich nehme mir vor, auf keinen Fall mit ihr zu schlafen. Wahrscheinlich würde sie die ganze Zeit »Nein, nein, nein« stammen und mich hinterher wegstoßen und mit sanftem Vorwurf den Kopf schütteln. Dann setzen wir uns aufs Sofa und sie zeigt mir ein Buch mit Fotos aus ihrer alten Heimat. Ihr rechtes Bein liegt schon fast auf meinem linken. Für jedes Alter hat es eine eigene Tracht gegeben, erklärt sie mir. Eine für die kleinen Mädchen, eine für die heiratsfähigen Jungfrauen, eine für die verheirateten Frauen und eine für die Witwen. Ja, wie bei manchen Stämmen in Afrika, sage ich. Darauf reagiert Andrea nicht. Das Hausmädchen kommt mit den Kindern vom Swimmingpool herein und eine tiefere erotische Verstrickung bleibt mir vorläufig erspart. Ich werde vorgestellt. Die kleine blonde Aurélie plappert eine entzückende Mischung von Französisch und Deutsch. Der größere dunkle Jonas gibt mir nur schweigsam die Hand. Adelia, das Hausmädchen, gibt mir die Hand und sagt, »Good evening, Sir.« Dann schickt Andrea sie die Kinder baden, fängt aber gleich darauf an, den morgigen heurigen Nachmittag zu besprechen. Adelia steht da, an jeder Hand ein Kind und nickt gehorsam, während Andrea ihr erklärt, wie man Kartoffelsalat macht. »Na, den Erdäpfelsalat kann ich machen«, springe ich Adelia bei. »Mein Erdäpfelsalat ist berühmt.« Adelia zieht mit den Kindern ab Richtung Badezimmer und ich mache mich auf den Weg in die Küche. Andrea disponiert noch einmal um, beordert Mary, das zweite Hausmädchen, das gerade in der Küche spült, zu den Kindern nach oben und Adelia zum Kartoffelschälen in die Küche. Ich protestiere. Die Erdäpfel muss man in der Schale kochen. Erstens überhaupt und für Erdäpfelsalat schon gar. Als der Erdäpfelsalat in zwei großen Töpfen zieht, helfe ich Andrea das Abendessen machen. Ihre beiden Damen, sagt sie, sind zwar sauber und lieb zu den Kindern, aber kochen können sie beide nicht. Man muss ihnen einfach jeden Handgriff erklären und nicht, dass sie sich etwas merken würden. Nein, man muss ihnen dasselbe immer wieder sagen. Dr. Luft kommt aus dem Amt, teilt mit, dass die heurigen Tische und Bänke morgen um 10 Uhr angeliefert würden und erkundigt sich, ob mit Frau Schnedel auch alles abgesprochen sei. Als er Zweifel anmeldet, ob das Buffet reich genug bestückt sein würde, erwidert Andrea gereizt, dass es sich bei dem heurigen Abend formell ja um einen Cocktail handle und kein Dinner, also müsse nicht so viel zu essen serviert werden. Beim Bier vor dem Abendessen erklärt mir Dr. Luft die Nachbarschaft. Da drüben wohnt gleich der japanische Botschafter. Der war damals bei der Besetzung in Lima dabei. Er hat erzählt, dass die Terroristin, die ihn bewacht hat, es nicht geschafft hat, ihn zu erschießen. So hat ihr Gewehr gezittert. Das erinnert Andrea an den Anschlag auf die amerikanische Botschaft in Nairobi vor 2 Jahren. Wie sie gezittert hat um Ferry. Sie war gerade mit David unterwegs, da bemerkt der, dass überall Polizeisperren sind. Er sagt gleich, vielleicht ist es gut zu tanken. BBC World hat noch nichts gewusst, CNN hat von einem Anschlag in Dar es Salaam berichtet, statt in Nairobi. Na, zum Glück war Ferry einen Kindergarten besichtigen. Jonas will seinen gebratenen Fisch nicht essen. Andrea erinnert ihn daran, dass er seit seiner Blinddarmoperation zu mager ist. »Wenn du nicht isst, bringe ich dich zurück ins Spital, aber allein. Dann hängst du wieder am Tropf.« »Jonas.« »Und wer zahlt das?« »Andrea, der Papa.« »Jonas trotzig.« »Du zahlst das.« Aurélie zu Dr. Luft. »Hast du das aufgehoben, was sie dem Tobias rausgeschnitten haben?« Dr. Luft. »Oh, wahrscheinlich ist der Blinddarm auf den Boden gefallen und eine Maus hat ihn verschluckt.« Andrea, Mahlzeit. Dr. Luft lächelnd. Du bist wieder zu Haus, Schatz. Andrea, ich merk's. Als alle gegessen haben, stochert Andrea in den Fischstücken, die auf der Platte verblieben sind, bis sie die zwei schönsten gefunden hat. Die legt sie beiseite. Die anderen dürfen die zwei Damen haben. You can take these and keep the rest for tomorrow. Was soll denn das schon wieder heißen, stichelt Dr. Luft. Die einen sollen sie nehmen und die anderen behalten? »Ah, die haben schon verstanden.« Nach dem Essen besteht Andrea darauf, dass ich auch mit Dr. Luft auf Du anstoße. Küssen müssen wir uns nicht. »Ach ja, darf ich eine Freundin mitbringen morgen?« »Keine Angst«, lächelt Ferry. »Lisa haben wir natürlich eingeladen.« »Ich meine eine andere Freundin.« »Oh, oh«, neckisches Fingerdrohen. »Aber sicher, wer ist es denn?« »Die Dame von der Friday Mail.« Ferry schaut etwas besorgt. »Hat sie gebeten, dass sie kommen darf?« »Ich habe sie gebeten. Warum?« »Es ist schon in Ordnung. Die Friday Mail ist ein bisschen unberechenbar. Aber du kannst selbstverständlich einladen, wenn du willst.« Am nächsten Vormittag bin ich der perfekte Freund des Hauses, mache Krautsalat, lenke die quengelnden Kinder mit Zauberkunststückchen ab, beaufsichtige den Gärtner, der das Partyzelt mit Blütenzweigen schmücken soll, ohne deswegen gleich alle Sträucher umzubringen, übermittle an Ferry telefonische Aufträge zu Last-Minute-Besorgungen, finde im Internet ein Rezept für Gugelhupf und halte mindestens dreimal die in Tränen aufgelöste Andrea in den Armen. Wie die Lufts ihre Partys bisher ohne mich organisieren konnten, bleibt rätselhaft. Schließlich schickt Frau Schnedel doch noch das Gsöchte und den Kümmelbraten, den Surschinken und den Leberkäse. Nur das Verhackerts hat sie vergessen. Ist ja auch nicht richtig wienerisch, tröste ich Andrea, eher steirisch. Aber die Platten zum Anrichten, die sie versprochen hat, fehlen auch. Also führe ich noch ein dringliches Telefonat mit Frau Schnedel, die schließlich persönlich und mit ihrem Privatauto die Silberplatten anliefert. Die erste nicht rein weiße Party, seit wir hier sind, meint Lisa, als wir unter dem Jacaranda-Baum unseren Gespritzten trinken. Stimmt. Aber alle Kenianer, die hier sind, sind Leute, die der Ferry bei seinem Studium in London kennengelernt hat. Auf der Uni ist das anscheinend was anderes. Viel unters Volk gemischt hat er sich hier auch nicht, wie es aussieht. Lisa erzählt vom Besuch auf dem Banana Hill und wie er der Ernstl Graf den Hof gemacht hat. Er hat mir ein Bild gekauft, wunderschön. Es heißt Farmer's Tragedy von einem, der sich Cartoon Joseph nennt. Er versteht wirklich was. Auch von Menschen. Er hätte das Bild natürlich auch um ein Drittel von dem haben können, was der Maler verlangt hat. Oder für noch weniger wahrscheinlich. Aber er hat genau gewusst, dass mir das gegen den Strich gehen würde, wenn er den Maler drückt. Ich kann ihn trotzdem nicht leiden. Oder deswegen. Der Ernstl Graf kommt auch bald, gemeinsam mit dem Jimmy Hauslechner, und die beiden steuern sofort auf Lisa zu. Die bleibt kühl und wendet sich so schnell wie möglich wieder mir zu. Aber das Gespräch zwischen Lisa und mir kommt ins Stocken. Vermutlich, weil ich mich so oft umsehe. »Wartest du auf jemanden?«, fragt sie mich. Ich nicke. Bekannte von der deutschen Schule tauchen auf, die begrüßt werden müssen, und ich nutze die Gelegenheit, mich unters Volk zu mischen, um von Lisa wegzukommen. Andrea gleitet zwischen den Gästen heran. »Komm, ich stell dich Dr. Mwangi vor. Er ist ein Studienfreund von Ferry. Vielleicht kannst du mit ihm über Literatur reden, jedenfalls etwas anderes als Politik.« Wenn er an Karl Strunk gerät, sind die zwei nicht zu halten. Man dürfte die beiden überhaupt nie gemeinsam einladen. Leider ist Strunk auch mit Ferry befreundet. Mwangi ist ein hochgewachsener, schlanker Mann, korrekt im Nachmittagsanzug mit Krawatte. Er ist Arzt, erfahre ich, arbeitet am Nairobi Hospital und hat eine Ordination, in der er Leute aus den Slums gratis behandelt. Karl Strunk ist kurz, sommersprossig und sonnenverbrannt, in Shorts und Jesuslatschen und von einem riesigen rötlichen Vollbart geziert. Und er trägt eine runde Nickelbrille. Berlin, 1970, Kommune 1, denke ich. Er ist Ökologe und bei der hiesigen Filiale der Weltbank angestellt. Das ist eine neue Errungenschaft. Früher haben sie nur Ökonomen und Juristen beschäftigt. »Und ich wünsche, du würdest mehr von Ökonomie verstehen«, sagt Mwangi. Und zu mir gewandt erklärt er, »die Weltbank verhandelt mit uns über die Wiederaufnahme der Unterstützung. Natürlich zu ihren Bedingungen. Sie denken sich immer etwas Neues aus. Vor 10 Jahren waren es Strukturanpassungspläne, heute heißt es Strategie zur Armutsreduzierung.« »Willst du sagen, dass man die Armut nicht reduzieren soll?« »Seit ihrem Bestehen reduziert die Weltbank die Armut. Mit dem Ergebnis, dass vor 30 Jahren ein Drittel unserer Leute unter der Armutsgrenze lebte und heute die Hälfte.« »Es gibt nicht nur die Weltbank. Kenia hat schließlich auch eine Regierung.« »Ja, und eine korrupte dazu. Aber in den meisten Ländern, die in den letzten 10 Jahren eure Strukturanpassungsprogramme durchgeführt haben, ist in diesen 10 Jahren die Armut auch gestiegen.« »Eben deshalb verlangen wir jetzt explizite Pläne zur Armutsbekämpfung, erstellt von den Regierungen selbst unter Beteiligung aller Betroffenen. Und gebt die Kredite nur, wenn die Pläne euch passen. Und was steht an erster Stelle im Entwurf der Regierung zum interimistischen Armutsreduzierungsstrategiepapier? In dem Entwurf, der euren Segen bekommt? Das Wirtschaftswachstum muss angekurbelt werden. Was ist daran schlecht? Wachsende Wirtschaft bedeutet mehr Arbeitsplätze, mehr Konsum, mehr Handel. Natürlich profitieren nicht alle gleich. Aber was ist besser? Den Reichen geht es viel besser und den Armen ein bisschen besser? Oder es geht niemandem besser? Nur stimmt deine Voraussetzung nicht. Damit die Wirtschaft wächst, muss man Investoren anlocken, die müssen Profite machen können. Also muss man die Löhne niedrig halten, die Gewerkschaften im Zaum halten, Steuergeschenke machen, wo das Geld dann wieder für Gesundheit und Bildung abgeht. Aber wir langweilen unseren Freund hier. Andrea hat sie uns doch sicher gebracht, damit wir über Literatur sprechen. Ich bewundere die österreichische Literatur. Kafka, Musil, Thomas Bernhard. Sprechen Sie ruhig weiter über Ökonomie, sage ich. Ich erkläre meinen Studenten immer, dass ein Schriftsteller sich für alles interessieren muss, was die Schicksale der Menschen bestimmt. Für Molekularbiologie genauso wie für politische Ökonomie. Ich habe 3 Fragen, mit denen ich sie immer wieder schockiere, weil sie keine Antwort darauf wissen. Warum die Zeit vergeht, warum man nicht mit den Ohren sieht und warum man für Geld etwas kriegt. Wir müssen endlich so weit kommen, dass das Geld nicht unser Schicksal bestimmt, sagt Dr. Mwangi. Ihr glaubt, ihr könnt das Geld dazu bringen, zu tun, was ihr ihm befehlt. Hier einen Kredit geben, dort einen verweigern. Hier die Leitzinsen erhöhen, dort sie senken. Aber das Geld ist unberechenbar. Ihr habt gesagt, privatisiert eure ineffizienten Staatsbetriebe. Was ist passiert? Dieselben korrupten Funktionäre, die sie heruntergewirtschaftet haben, haben sie um ein Spottgeld gekauft. Ihr habt uns gesagt, öffnet eure Märkte. Setzt eure Wirtschaft der Konkurrenz aus, dann wird das Ungesunde absterben und das Gesunde von selbst stärker werden. Was ist passiert? Wir müssen Mais und Weizen, Butter und Rindfleisch importieren. Kenia, das Land der Rinderherden. Ihr sagt, es ist doch gut, wenn die Armen billigen Mais kaufen können. Aber die meisten Armen sind Bauern. Wenn ihnen ein bisschen Mais übrig bleibt, das sie verkaufen könnten, kriegen sie dafür nicht einmal so viel, dass sie sich eine neue Hacke oder einen Sack Kunstdünger kaufen könnten. Von einer Wasserpumpe oder einem Traktor können sie nicht einmal träumen. Wie sollen sie konkurrieren mit Mais aus der EU oder aus Amerika? Aber du wirst doch zugeben, dass man ein Land nicht auf die Dauer mit Hacke und Schaufel ernähren kann. Das Land hat sich tausende von Jahren so ernährt. Aber das geht eben nicht mehr. Wir leben im Industriezeitalter. Wir eben noch nicht. Wir brauchen Zeit. Europa hat 300 Jahre gebraucht, um sich zu industrialisieren. Wir könnten das schneller machen, weil das Wissen ja schon da ist. Aber auch wir müssen den ersten Schritt vor dem zweiten machen. Und das geht nicht. Denn was immer wir produzieren mit unseren bescheidenen Mitteln, es ist immer schon jemand da, der es besser und billiger macht. Bei uns hat niemand das Geld, die modernsten japanischen Industrieroboter anzuschaffen, Entwicklungsabteilungen mit tausenden Wissenschaftlern zu unterhalten, Marketingstudien auf der ganzen Welt zu betreiben und was dergleichen Zeug mehr ist. Es ist doch heutzutage völlig egal, wo das Kapital herkommt, sagt Karl Strunk. Es fliegt so viel Kapital in der Welt herum, das nach einer Rendite sucht. Man muss ihm nur die Bedingungen schaffen. Moderne Infrastruktur, effiziente Verwaltung, Sicherheit und natürlich eine gut ausgebildete, gesunde Workforce. Das Kapital ist doch gar nicht interessiert an ausgemergelten, ungebildeten Hungergestalten als Arbeitskräfte. Aber das Kapital gönnt seinen Arbeitskräften nur so viel Bildung und Gesundheit, wie sie für die Arbeit brauchen, und nur denen, die es als Arbeitskräfte braucht. Alles andere sind Nebenkosten, die die Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigen. Nein, ihr wollt in Straßen und Elektrizitätswerke investieren, und ich sage, wir müssen in Gesundheit und Bildung investieren. Dann werden unsere Leute ihr Land auf ihre eigene Weise modernisieren. Wir drehen uns im Kreis, sagt der Schrat in Jesuslatschen. Wir drehen uns im Kreis, sagt der korrekt gekleidete Arzt. Vor 15 Jahren bin ich dagestanden, wo du heute stehst, voller Bewunderung für die Errungenschaften der westlichen Wirtschaft. Und dich haben sie in Oxford für ein Mitglied der Roten Armee-Fraktion gehalten. Nun, ich habe mich inzwischen mit der Realität befasst, während du dich in Träume verstrickst. Ja, schreit Mwangi, ich träume von einer Welt, in der nicht 1,5 Milliarden von weniger als einem Dollar am Tag leben müssen. Hast du das einmal probiert? Das ist die Realität. Ich habe die Kinder auf meinem Operationstisch. Wir brauchen keine Kredite von euch. Wenn schon, dann Entschädigung. Entschädigung für alles, was ihr aus den Kolonien gepresst habt, für die Sklaven, die ihr verschleppt habt, für die Bodenschätze, die eure Konzerne wegschaffen, für... Die anderen Gäste drehen sich nach unserem Tisch um. Was bedeutet für Sie Kafka, sage ich. Endlich kommt Njoki an. Sie trägt ein Missionskleid. Blau mit weißen Punkten, eine Art wadenlanger Sack mit kurzen Ärmeln und einem kleinen weißen Kragen. Höchstens in Nonnentracht könnte sie noch aufregender aussehen. Sie schreitet auf mich zu und verkündet dem Entwicklungsbeauftragten der EU für Somalia, der mir gerade von seiner Zeit in der Studentenbewegung erzählt, dass wir uns vom Goethe kennen. He writes wonderful poems and I want to learn the secret, sagt sie und hängt sich bei mir ein. Also stelle ich sie überall als eine meiner Studentinnen vor. Auch Jimmy Hauslechner. Notgedrungen. Ich versuche ihn zwar geschickt zu umgehen, als ich ihn auf uns zukommen sehe, aber plötzlich führt nicht mehr der Herr bei unserem Tanz auf dem gesellschaftlichen Parkett, sondern die Dame, und Njokis Arm lenkt mich geschickt dem grinsenden Hotelier entgegen. Da er mich mit Njoki sieht, spricht er Englisch. Also, es ist alles perfekt. Ihr reizender Gastgeber hat mir gerade verraten, dass Sie die nächsten 14 Tage bis zum Arts Festival im National Museum keine Termine haben, also fliegen Sie übermorgen mit uns nach Lamu. Die Lisa hat auch schon zugesagt, die Ausstellung im Kulturinstitut wird morgen abgeräumt und der Ernst organisierte eine kleine Ausstellung in seinem Hotel. Und Sie werden eine Lesung aus eigenen Werken machen. Sie haben eh auch was auf Englisch, da habe ich gehört. Und Ihre charmante Schülerin und Verehrerin, nehme ich an, ist natürlich auch eingeladen. Haben Sie Lust? Er hat sicher Lust. Ihm treten die Augen wie Ping-Pong-Bälle an Sprungfedern aus den Höhlen, als ob ihn einer von Disneys Zeichensklaven gerade Daisy Duck im grünen Abendkleid erblicken ließe. Lisa sehe ich neben Ernstl Graf in einem Liegestuhl am Pool sitzen. Er redet, ohne sie anzusehen, und zeichnet mit einem gestreiften Strohhalm, den er in der linken hält, etwas in die Luft. Aber seine rechte liegt auf ihrer linken, und sie hängt an seinen Lippen und ignoriert mich so gespannt, dass das Kraftfeld mich beinahe umwirft. Also wie denkt er sich das? Wenn Lisa ständig Njoki und mich vor Augen hat, wird sie das umso sicherer dem Ernstl in die Arme führen, und ich werde dann bei geeigneter Gelegenheit ausgebrotet, sagen wir mittels Alkohol, oder einfach übertrumpft durch den Glamour von Reichtum und Erfolg. Wie oft war ich schon bei einer solchen Geschichte der Dumme? Einmal mit 12 im Ferienlager, und dann mit 17 diese Geschichte mit Ruth und dem schönen Blonden, und dann diese Premierenparty, Lydia und ich waren gerade 3 Monate verheiratet und genauso alt war das Baby, und der Kerl war nicht einmal der Star der Show, nur einfach ein Schauspieler aus Berlin, und dann... Hört denn das nie auf? Mir schnürt es auf einmal die Kehle zu und drückt mir die Brust zusammen. Ich möchte mich umdrehen und den Kerl einfach stehen lassen. Aber da hat Njoki strahlend schon zugesagt, natürlich in meinem Namen auch gewissermaßen. Und ich grinse und nicke, na klar. Und warum muss denn immer alles so gehen, wie ein Jimmy Hauslechner es sich vorstellt? Es kann ja auch ganz anders laufen, nicht wahr? Aber dann fällt mir etwas ganz anderes ein. Hör zu, sage ich zu Njoki. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für einen Ausflug nach Lamu. Ich weiß, du hast ein privates Entwicklungshilfeprojekt laufen. Aber es ist wichtig, dass ich Herrn Graf und Herrn Hauslechner einmal näher kennenlerne. Ich habe auch keine Zeit, Ferien zu machen, verstehst du? Du musst nur mit mir dorthin fliegen. Wenn es dir zu dumm wird, es geht jeden Tag ein Flug nach Nairobi, kein Problem. Während des ganzen Nachmittags werde ich das Herzklopfen nicht los und das Gefühl, dass ich hereingelegt werden soll. Schon als kleiner Bub war mir das Schlimmste. Ausgelacht werden und nicht einmal wissen, warum. Dabei könnte es so nett sein hier. Njoki kostet begeistert all die österreichischen Spezialitäten, sogar Bratelfettbrot und Schmalzbrot mit Zwiebeln, und lässt sich von mir erklären, was es mit dem Heurigen auf sich hat. So einfach ist das ja nicht, ein Heuriger ist ja kein Wirtshaus. Dass ich mich dann überreden lasse, ein echtes altes Wienerli zu singen... Ferry hat eine Schulgitarre im Haus herumliegen, ist wieder ein Fehler. Ich hätte auch, warum ist es am Rhein so schön singen können? Jimmy Hauslechner hätte genauso begeistert applaudiert. Und dann das schlechte Gewissen. Warum? Habe ich Lisa die Treue geschworen? All diese Schulbubengefühle. Ein heurigen Nachmittag dauert zum Glück nicht bis 3 Uhr früh. Um 10:30 ist alles zu Ende, die Gäste längst fort, der Garten schon wieder aufgeräumt, die Kinder im Bett und das Personal in seinem Personalhäuschen mit eigener Dusche. Bei sich zu Hause haben sie das nicht? Ich sitze unterm Jacaranda-Baum und trinke ein letztes Glas südafrikanischen Rotwein nach all dem Gespritzten. Weißwein verträgt mein Magen sowieso nicht. Deswegen gehe ich ja auch so selten zum Heurigen, denn in Österreich ist nur der Weißwein wirklich gut. Andrea kommt aus dem Haus im Schlafrock, ein Handtuch ums Haar geschlungen. Sie setzt sich zu mir, um noch einen letzten Whisky zu trinken. Dem Ferry ist schlecht gewesen, erzählt sie mir. Er hat sich geärgert, dass der Botschafter nicht gekommen ist und hat sich volllaufen lassen. Jetzt schnarcht er. Ich nicke nur. Kummer? Fragt sie, macht einen schiefen Tab im Mund und legt ihre Hand auf meine. Ich packe sie, falle mit ihr ins Gras und schiebe ihren Schlafrock hoch. Sie flüstert tatsächlich nein, nein, nein. Aber erst später, als mir ihr Becken entgegenarbeitet wie eine Maschine. Das darf uns nie wieder passieren, seufzt sie hinter ihr melancholisch. Nie wieder, versprichst du es mir? Sie drückt ihren Zeigefinger auf ihre Lippen, dann auf meine und verschwindet im Haus. Ich bleibe auf dem Rasen liegen, Arme und Beine von mir gestreckt wie der heilige Andreas auf seinem Spezialkreuz und schaue in den tropischen Nachthimmel hinauf. Plötzlich habe ich Sehnsucht nach einer Zigarette. Dabei rauche ich schon seit 10 Jahren nicht mehr. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Wageni wote wanakaribishwa Nairobi, shendo lugha tunaongea kauna kopi. City in the sun, hapana siku hizi tunaita city in the gun. Nairobi jina yake ya tatu, robari zote zaidi ya saa tatu. So kingie huku karada mamadha kibeti zenyu kaza. Usiziane na karau sana, usiziane na jirani wako sana. Siati nawatisha hivyo ndio iko, siati namezesha hivyo ndio kuko. Imta nini wote mko sawa, ukizuba wote mnapatikana. Na jesha mtu kakumwa nge kwa kinyo asafisha mpaka sabuni. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Hakuna watoto warembo kwa huku, shiko wa nyango mumbi na lulu. Mchanga wa nyiko malumu, toto msupa tarika sumu. Kudunda huku hata usiulize, kukunya huku hata usipime. Klub zote haja kuruka, kila siku wiki rakuruka. Shida zako tupilia mbali, tulia we punda mali. Usiambiwe kitu na mtu, in Nairobi siogope mtu. Isla Zoslan si wote sawa, Julai baridi piga kahawa. Weje kafuraiya maisha, weje chine Nairobi tatulinda. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Tupitie isi chuchukue gomba, mguajab nazo tuzipate kikomba. Hapa ni bama tutie ndani, wacha haya safisha sahani. Panda 2-3 tuingie mjini, saini jioni, lipa 50. Ini KCC ile ni Time Stars, ile ni IMDM, ile ni Java. Mtu wangu sizubae sana, usifanya watu wajue ni fala. Supa ewe ndio hiyo ona barabara, ona lenzi koka saba. Chukua picha, chukua selfie, kulisha moto wa shenzi. Ingia uru papigwa na upepo, Nairobi kubwa kichoka tumalizia kesho. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Karibu Nairobi, Nairobi, Nairobi. Im Carnivore gibt es mittwochs auch Disco und vor dem Tanz gelegentlich auch ein Unterhaltungsprogramm, so wie heute. Der Wettbewerb für junge Talente, organisiert von der Frau des holländischen stellvertretenden Botschafters im Namen des Rotary Club. $10 Eintritt zugunsten des Altersheims. Als sie mich begrüßt, erkenne ich sie. Natürlich, sie war gestern auch auf der Party bei Luft. Ach ja, Sie kommen aus Wien, der Stadt der Musik. Hier gibt es ja nichts kulturell. Man muss alles selber auf die Beine stellen. Kommen Sie nächste Woche zu uns? Wir haben eine Ausstellung afrikanischer Künstler bei uns im Haus.

na bande banga atire na mama wo wo wo awinja amba Das war Nachttaxi. Mit dem siebenten Teil des Romans Stadt der Fremden von Martin Auer und Musik aus Kenia von Alex Kasau, Jua Kali und Sauti Sol. Also dann, gute Nacht, dobranoc, ige celer, usiku muema.